ai să crească, ieschi, ai să clapsă, ieschi, te șuvină los. Es is imma de sebi. Imma pum, pum, pum. Hey, go, go, listen to the groove. Go, go, move your body. Go, go, listen to the groove. Puppy fährt voll drauf ab. Mal leiser den Schmarrn. More and more from the floor. Take control of your body and your core. The beat is pumping, everybody's jumping. Look at your sound, it's really that strong. So come on, come on, let's do it tonight. So come on, come on, everybody feel right. So come on, come on, do the pop. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Rüdiger, was machst denn du da? Heinz Rüdiger! Heinz Rüdiger! Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Schaut's mal hin, wie die rumhüpfen. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Ja, wie die Blöden, ja! Puppi fährt voll drauf ab. Ja, der Puppi fährt voll drauf ab.